غريب في الحياة وفي الممات ومجهول الهوية والصفات، كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات. غريب في الحياة وفي الممات ومجهول الهوية والصفات، كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل كفر. اشبرهن عند سامي الحمد لله تلا بأندت هاي تشبرهن إن شاء الله تلا بدل النفاق. Der Nifak ist schlimmer in Wirklichkeit als der Kufr. Weil wenn wir sagen Kufr, dann ist das der äußerliche Unglaube. Und über äußerlichen Kufr diskutieren wir nicht. Wir wissen, das ist Kufr, mach es nicht. Wenn du es machst, bist du ein Kafir. Alhamdulillah. Aber der Nifak, er hat seine Wurzeln im Herzen. Und der Nifak ist in Wirklichkeit Kufr. Nifak, ein Munafik und ein Kafir sind wirklich das Gleiche. Nur der Kafir macht seinen Kufr äußerlich. Der Munafik aber, er versteckt seinen Kufr im Herzen und zeigt ihn nicht äußerlich. Versteht ihr nicht? Barakallahu fikum. Deswegen ist dieser Nifak so gefährlich. Ja? Omar radiallahu anhu sagt, der Nifak, nur ein wahrer Mu'min hat vor ihm Angst. Nur ein wahrer Mu'min hat Angst vor dem Nifak. Aber ein echter Munafik, er ist sich hundertprozentig sicher, ich bin kein Munafik. Also ich bin kein Heuchler. Mein Herz schlägt nur für Allah subhanahu wa ta'ala und für seinen Propheten. Aber wenn man in sein Herz reinschauen würde, würde man sehen, dass er Islam verabscheut. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Das Wort Nifak kommt von dem arabischen Wort Nafak. Nafak in der arabischen Sprache oder Nifak ist etwas Verstecktes. Na? Etwas Verstecktes, etwas Tiefes oder Begrabenes. Deswegen das arabische Wort heute Nafak. Was ist Nafak? Wie sagt man Tunnel auf Arabisch? Nafak. Tunnel auf Arabisch sagt man Nafak. Na? Das kommt von dem arabischen Nafakatul Jerbua. Wir haben einmal darüber gesprochen, über den Jerbua. Wüstenspringmaus. Wüstenspringmaus, Barakalafik. Jerbua oder Jerbua ist eine Wüstenspringmaus. Wer iPhone hat oder Internet, kann gleich inshallah ta'ala ein Bild suchen, dann zeigen wir es den Brüdern mit. Ihr könnt es auch noch später nachschauen. Ne? Eine Wüstenspringmaus. Wie sieht sie aus? Halt wie eine Maus. Also, und sie hüpft durch die Wüste. Also, diese Wüstenspringmaus, sie lebt unter der Erde. Ja? Direkt unter der Oberfläche. Sie gräbt sich ein Loch, ja? Und da unten lebt sie. Aber sie hat einen Notausgang, einen Nottunnel. Dieser Nottunnel heißt Nafakatul Jerbua. Ja? Der Tunnel des Wüstenspringmaus. Maus-Sess oder wie auch immer. Ja? Der Wüstenspringmaus. Dieser Notausgang. Wenn du oder irgendein Feind oder irgendein Tier oder sowas, ein Reptil oder an den Haupteingang reinkommt, ja? Sie rennt durch den Notausgang raus. Ja? Nur am Haupteingang gibt es ein Loch. Aber beim Notausgang gibt es kein Loch, sondern nur Ausgang bis direkt, kurz vor der Oberfläche hört es auf. Damit du ja nicht siehst, er hat ja zwei Ausgänge. Wenn er da reinkommt, dann wird er wahrscheinlich da rauskommen. Verstehst du, wie Barakallahu fikum? Dieser Jerbua, wenn er draußen ist, er bewegt sich immer dort, wo dieser Notausgang ist. Dort spaziert er. Deswegen die Jäger, einer Wüstenspringmaus isst man. Jerbua ist halal zu essen. Nur nebenbei. Und in Saudi-Arabien wird sie gegessen. Ist eine Delikatesse. Ja? Und es ist ja nicht Sinn, dass du viel isst. Sie ist zwar klein, es ist nicht Sinn, dass du viel isst, sondern dass du gut isst. Etwas wirklich. Ja? Auf jeden Fall, sie wird gegessen und sie wird auch gezüchtet und so weiter und so weiter. Ich selber habe persönlich eine gesehen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Alles? Sie bewegt sich immer dort, wo dieser Notausgang ist. Deswegen die Jäger, er kommt und stellt dort so diese arabischen Tücher, was sie tragen. Diese roten Tücher oder irgendetwas anderes, ein Behälter, und dann tut er mit dem Ast in dem Haupteingang, was weiß ich, herumwühlen, und sie rennt dort raus und er fängt sie. Was? Dieser Notausgang, er heißt Nafak, und von dem kommt das arabische Wort Nifak, Heuchlerei. Der Munafik hat immer was? Einen Notausgang. Immer wenn es mit den Muslimen, wie sagt man das, gefährlich wird, er hat immer einen, wie sagt man das, einen Reserveplan, wo er ausweichen kann und sich, und sich rettet und die Muslime im Stich lässt. Nicht im Stich lassen. Die Muslime kann man nicht im Stich lassen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, la yadurruhum man khalafahum aw khadalahum. Ja? Keinen Schaden kann ihnen zufügen der, der sich denen widersetzt, der ihnen widerspricht oder der sich im Stich lässt. Ja? Und die werden bis zum jüngsten Gericht so bleiben. Halas, du kannst ihnen nicht schaden. Den wahren Mu'minin. Deswegen, dieser Munafik hat immer was? Einen Reserveplan, einen Plan B, einen Notausgang. Wenn die Muslime, sollten die Muslime verlieren, ja, dann kommt er und sagt, ich werde mit den Taliban als euer Friedens, wie sagt man das, Sprecher, Friedensbotschafter, ich werde mit ihnen sprechen. Ja, wie zum Beispiel dieser Rabbani, den die Mujahideen getötet haben. Rabbani ist der Führer von den Ikhwan und Muslimin in Afghanistan gewesen. Und er war einer der größten Feinde von Taliban. Warum? Weil als die Taliban gekommen sind, haben gesagt, du aus Kabul, raus. Raus. Du bist ja nicht die Scharia. Für was hast du gekämpft gegen die Russen? Ja? Mujahid, Mujahid, Mujahid, Mujahid. Ja? Aber da nach dem Krieg sehen wir, wer was wollte. Der eine wollte Nationalismus, der eine wollte Opium, der dritte wollte Kommunist sein. Der vierte wollte Alkohol weiter trinken wie vorher. Wie er das bei den Kommunisten gelernt hat, bei seinen Eltern, die Russen. Die haben ihn Akida beigebracht, die kommunistische Akida. Die haben ihn, versteht ihr nicht, Barakalofikum. Und eine Gruppe hat gesagt, schau, die Kommunisten sind jetzt weg. Lass uns das Beste daraus machen. Ja? Und was ist das? Das Einzige, womit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Was? Al-Quran und Sunnah. Dann kam Rabbani, bla bla bla, raus aus Kabul. Ja? Dann hat er was? Noch einen noch größeren Fehler gemacht. Zum Beispiel, wenn du mit den Muslimen oder mit der muslimischen Jama'a Meinungsverschiedenheit hast, kann das passieren? Es kann passieren. Du kommst, siehst bei den Muslimen irgendeinen Fehler. Das ist falsch, das ist nicht in Ordnung. Was machst du? Entweder du verlässt sie oder du hörst nicht auf ihren Fehler aufmerksam zu machen. Aber du bist mit den Muslimen zusammen. Aber was hat Rabbani gemacht? Ja? Ein paar Jahre später kam er in Kabul wieder rein mit den amerikanischen Panzern. Auf den amerikanischen Panzern wie ein Eroberer und wie ein Befreier von Kabul. Was ist das? Nichts anderes als der klare Nifak. Der hundertprozentige Nifak. Versteht ihr mich, Barakalafikum? Ein, zwei Muslime streiten. Jeder geht seinen Weg, wir werden uns bei Allah subhanahu wa ta'ala treffen. Ha? Aber ein Muslim geht zu den Kuffar rüber, ha? Um sich bei den Muslimen zu rächen. Was ist das? Das ist offensichtlich der Kuffar. Ha? Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah, dass wir nicht vom Thema abbringen, sonst werden die sagen, schau, ich spreche wieder über Politik, bla bla bla. Wir reden jetzt nur über keine Politik. Alas. Dieser Nifak, wie gesagt, kommt davon, dass der Munafik immer einen Reserveplan hat. Muzabzabine beyna dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula, sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Munafikin. Die sind ständig was? Unsicher, sie pendeln hin und her. Sie schließen sich denen nicht an und auch nicht denen an. Ja? Wenn die Kuffar gewinnen, ihr wisst ja, wie die Munafikin sind, sagen sie, ja, wir waren eh mit euch, wir wollen Friedensprozess, Öl, kein Problem, wir geben euch Öl, wir geben euch alles, wir wollen in die UNO, wir wollen in die NATO, wir wollen in die Europäische Union. Ja? Wir werden einen Staat herrichten, so wie er der heutigen, wie sagt man das, Zeit entspricht und so. Wir wollten uns denn der Welt anschließen und wir wollen uns nicht von der Welt, was? Ausschließen und so weiter und so weiter. Aber wenn die Mu'minin gewinnen, ja, was machen sie? Sie kommen und sagen, wir sind ja auch Mu'minin, wir waren ja die ganze Zeit mit euch. Kannst du dich inkludieren? Wir haben gemeinsam Bayram gebetet, Eid in der Moschee. Wir sind eh, weißt du? Ja? So waren die Munafikin immer, in der Zeit vom Propheten Salome und in den späteren Generationen und heute immer noch. La haula wa la quwwata illa billah. Surah Tauba deckt Allah subhanahu wa ta'ala die Munafikin auf. In der Surah Al-Munafikin deckt Allah subhanahu wa ta'ala die Munafikin auf. Und in vielen Stellen, viele Ayat sind überliefert, hat Allah subhanahu wa ta'ala offenbart wegen den Munafikin. Wenn wir jede dieser Ayah erwähnen würden, würden wir also mehrere Vorträge brauchen, um, wie sagt man das, um diese Ayah jemandem wieder sagen, also nach dir werde ich es niemandem wieder erzählen. Ja? Deswegen auch Omar radiallahu anhu, er hat auf den Propheten Salam geschaut. Wenn jemand gestorben ist in Medina, hat er geschaut, betet der Prophet im Janaza oder nicht? Wenn der Prophet betet, Omar geht auch beten. Wenn der Prophet nicht Janaza betet, ist Omar auch zu Hause geblieben. Ja? Das war, vielleicht ist er einer von diesen Munafikin. Ja? Nachdem Abdullah ibn Ubay gestorben ist, der Prophet Salam, der Führer der Munafikin, ihm hat der Prophet Salam Janaza gebetet. Danach hat Allah subhanahu wa ta'ala offenbart, وَلَا تَكُمْ عَلَىٰ قَبْرِ أَحَدِ مِنْهُمَا تَعَبَدَ. Und stell dich nie wieder auf den Grab von einem dieser Munafikin, jemals wieder, niemals. Wenn einer von diesen Munafikin stirbt, du darfst dich nie wieder bei seinem Grab stellen. Dass du in Janaza betest oder dass du Dua für ihn machst und so weiter und so weiter. Ja? Und die Ayah? لَكُمْ السَّلَامُ فِي اللَّهِ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. Auch wenn du 70 Mal Allah darum bittest, dass er ihnen verzeiht, Allah wird ihnen niemals verzeihen. Also den Munafikin, den Heuchler. Na. So viel also zu der arabischen Bedeutung, was Nifaq bedeutet. Etwas Verstecktes. Ja? Etwas Verstecktes. Er spricht etwas, er erzählt etwas, aber im Herzen hat er etwas ganz anderes. Ja? Wenn man, wie sagt man das? Du kannst jemandem sagen, dieser Mann ist ein, wie sagt man das, ein Heuchler, ja? Ein Munafik. Aber nicht in der Scharia-Bedeutung, in der islamischen Bedeutung, sondern in der sprachlichen Bedeutung. Ja? Er ist ein Mann mit zwei Gesichtern. Er erzählt mir etwas, ja? Aber im Herzen, in seiner Seele hat er etwas ganz anderes. Versteht ihr, wie die heutigen Politiker zum Beispiel. La haula wa la quwwata illa billah. Ja? Deswegen, wir werden später erwähnen, wo der Prophet sagt, fünf Eigenschaften sind es. Wer sie hat, keine Munafikan Khalisan, er ist ein hundertprozentiger Munafik. Und eine von diesen Eigenschaften ist, إذا حدث كذب. Wenn er redet, dann lügt er. Wenn er redet, dann lügt er. Versteht ihr mich? Deswegen ist das eine Eigenschaft von den Munafikin. Und in der, wie gesagt, die Bedeutung, die islamische Bedeutung, die Scharia-Bedeutung von Nifaq ist Idharul Islam, das Islam also öffentlich zeigen, sich als Muslim ausgeben, wo Ikhfa'ul Kufri fi nafsihi, und er versteckt seinen Kufr, seinen Unglauben in sich selber, in seinem Herzen. Aber äußerlich, ich bin Muslim und ich bete und bla bla bla, aber in seinem Herzen ist er ein Munafik. Und viele Munafikin wissen nicht, dass sie Munafikin sind. Ja? Weil sie sich gar nicht scheren. Ihre Herzen sind in Wirklichkeit leer. Ja? Und genau das ist eine große Gefahr für uns, Wallahi, dass unsere Herzen nicht leer werden. Ja? Es ist schön, ich sage, er ist Kafir, er ist Fasik, er macht dies, er macht das, immer. Aber mit der Zeit kann das in deinem Herzen Nifaq auslösen. Dein Herz wird leer. Ja? Dein Herz wird einfach leer. Du spürst den Islam nicht mehr. Du bist nur ein Mitläufer. Du hast dich dran gewöhnt. Nimm jetzt eine Frau, die 50 Jahre Kopftuch trägt und sage, gib Kopftuch weg. Sie wird sich nackt fühlen, wenn sie auf die Straße geht ohne Kopftuch. Ja? Versteht sie nicht? Aber frag sie über andere Sachen. Frag sie über Palästina. Frag sie über Islam. Frag sie über Scharia. Frag sie über Sunna. Frag sie über Tauhid. Frag sie über Akida. Frag sie über Jannah, über Jahannam. Sie hat davon keine Ahnung. Nichts. Sie hat keine Ahnung davon. Was hat sie für Islam? Wo ist ihr Islam? Kopftuch? La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen, wir dürfen auf keinen Fall erlauben, dass unsere Herzen leer werden. Sondern unsere Herzen müssen voll mit Zikrillahi azza wa jalla werden. Versteht ihr mich? Und Hubbu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Derjenige, der sein Herz mit Liebe zum Propheten fühlt, ja, so einer kann sich vom Nifaq retten, inshallah. Ja. Aber du sagst, ich liebe den Propheten, aber machst das Gegenteil von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dir befehlt, dann ist deine Liebe nicht so ganz. Ja. Stell dir vor, ich sage zu dir, ich liebe dich. Ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen. Okay, das wäre Schirk. Mit meinem ganzen Herzen darf man nicht sagen. Aber ich liebe dich nur so, wie ein Mensch einen anderen Menschen lieben kann. Was bedeutet das? Wenn du zu mir kommst und sagst, kannst du das für mich machen? Ja. Machst du das? Ja. Kannst du was borgen? Ja. Machst du dies, machst du das? Die Gehorsamkeit des Liebenden ist was? Ist der beste Beweis seiner Liebe. Versteht ihr mich? Wenn du also den Propheten Salome liebst, dann ist deine Gehorsamkeit ihm gegenüber der beste Zeit, also der beste Esch, der Liebe oder Beweis, dass du ihn liebst, alayhi salatu wassalam. Na, Anwa und Nifak. Es gibt zwei Arten von Nifak. Nifak Akbar und Nifak Asgar. Nifak Akbar und Nifak Asgar. Nifak Akbar, der große Nifak, oder Nifak I'tiqadi, der Nifak in Aqida. Das ist der große Nifak. Wenn du den bei dir hast, bist du aus dem Islam raus. Du bist kein Muslim, sondern du bist ein Munafik. Ja? Nifak al-Asghar oder Nifak Ameli, der Nifak in den Taten, äußerlichen Taten, oder besser gesagt, du hast einige Eigenschaften, die ein Munafik hat. Aber der Munafik hat sie immer. Du kannst sie nicht verbessern. Einen Munafik kann man nicht bessern. Versteht sie nicht? Du sagst einem Munafik, fürchtest du nicht Allah? Wenn Allah fürchten würde, würde das... vielleicht würde es machen. Ein Mu'min kann einen Fehler machen, oder? Ein Mu'min kann eine große Sünde begehen. Entweder in seiner Aussage oder in seinen Taten. Aber wenn du ihm sagst, fürchte Allah, was passiert? Er verbessert. Bessert sich, inshallah, der Allah. Das lässt ihn nicht einfach so, wie sagt man das? Kalt, er spürt nichts dabei. Aber ein Munafik? Der Munafik hat nur Angst vor der weltlichen Bestrafung. Ja? Dass sie ihn nicht als einen Murtad erklären und jemand. Sondern sie sagen, na, wallahi, na, na. Aber sein Herz ist noch immer, er versteckt in seinem Herzen noch immer diesen Scherb, diese Bosheit. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fik? Wie gesagt, der erste ist Nifak al-Akbar oder Nifak i'tiqadi oder Nifak Asgar, Nifak al-Ameli. Der große Nifak und der kleine Nifak. Der große Nifak macht dich zu einem Kafir. Ja? Und der kleine Nifak ist eine große Sünde einfach. Einige Eigenschaften, die ein Munafik hat, und ein Muslim muss auf jeden Fall darauf achten, dass er diese Eigenschaften von den Munafikin los wird. Weil diese Eigenschaften, sie werden immer mehr und größer und größer und größer, bis sie sich nicht in den großen Nifak verwandeln. Ja? Und das werden wir dann, inshallah, auch später erwähnen. Nifak al-Yatikadi, huwa Nifak al-Akbar alladhi yadharu sahibuhu al-Islam wa yubtinu al-Kufr. Das haben wir gesagt. Der große Nifak ist also derjenige, der es bei sich hat in seinem Herzen. Er ist ein Kafir. Das bedeutet, er zeigt äußerlich den Islam, aber in Wirklichkeit in seinem Herzen trägt er den Kufr. Hukmuhu, was ist der Hukm von großen Nifak? Mukhrijun min al-Mille. Er bringt dich aus der islamischen Umma raus. Du bist kein Muslim mehr. Mille bedeutet Umma. Ja? Der Kreis des Islams. Wenn du diesen Nifak hast, bist du nicht mehr dazu. Du bist irgendwas anderes. Nenn dich, wie du willst. Aber Muslim bist du nicht mehr. Ja? Verstehst du mich? Barakallahu fikum. Wasahibuhu fi darkil asfali minan nar. Und derjenige, der den großen Nifak im Herzen hat, der es hat, was ist mit ihm? Er ist im tiefsten Abgrund des Jahannams. Unter allen anderen Kuffar. Zuerst die Munafiki und dann die anderen. Das ist ein Hukum und das ist eine Strafe, die ihn. Aywa? Munafikin, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, El Munafikuna fi darki al-asfali minan nar. Die Heuchler, die Munafikin sind im tiefsten Abgrund des Feuers, des Jahannams. Naam. Der Nifak, der große Nifak, hat 6 Arten. Ist es schön zu liegen? Ha? Du kannst hier, aber ich habe Angst, dass du nicht einschläfst. 6 Arten vom großen Nifak sechs Arten vom großen Nifak. Wer eine, nicht dass jemand versteht, wenn ich alle sechs habe, dann bin ich Munafik. Nein, wenn du eine dieser sechs Zeichen hast, bist du ein Munafik. Ja? Und wir werden inshallah ta'ala, wenn wir die lesen, wie viele Munafikin werden wir schon sehen. Wallahi, wenn wir eine nach der anderen, diese Arten von großen Nifak, diese sechs, wir lesen sie und dir kommen einfach Bilder vor die Augen, die du im Fernsehen gesehen hast oder die du ja, auf der Straße siehst oder die du in deiner Familie siehst und so weiter und so weiter. Ich bin Muslim, ich bin. Ja? Kann oder ist man? Was ist man? Wenn man eins von diesen sechs. Ist man hundertprozentig ein Monat? Wie gesagt, man muss ja, auch wenn der kleine Fall ist, wenn man die Eigenschaften der Eigenschaften von dem Monat richtig Monat hat, wenn er eine Eigenschaft in den Taten, in den äußerlichen Taten hat, dann hat er eine Eigenschaft von einem Munafikin. Und das ist eine große Sünde. Er ist aber dadurch kein Munafik geworden. Ja? Zum Beispiel, wenn er lügt. Ein Muslim darf sich nicht erlauben zu lügen. Wer lügt, hat eine Eigenschaft von einem Munafikin. Aber wir sagen nicht, er ist ein Munafik. Ja? Verstehst du ja nicht, Barakallahu. Er ist ein Lügner. Verstehst du nicht? Aber wenn das immer mehr wird, immer mehr, er lügt und lügt und lügt und lügt, dann wird er eines Tages beginnen zu lügen auf die Scharia. Er wird beginnen zu lügen auf Koran, auf Sunna. Wie viele Munafikin haben wir gesehen, einen Hadith zusammenzubasteln, das ist wie ein Kinderspiel. Wie zum Beispiel dieser Hadith, den ich gestern von dir gehört habe. Ja? Irgendeiner kam mit auf die Idee, ein Hadith, ich höre ihn zum ersten Mal. Ja? Er wollte gegen was? Gegen das Aufheben der Hände im Gebet irgendwas machen. Imam al-Bukhari hat ein Kapitel darüber geschrieben. Und bei dieser Sache gibt es niemanden, der irgendwas sagen kann. Das ist diese Mes'ala ist versiegelt. Schon vor tausenden Jahren. Versiegelt. Hände hebt man im Gebet auf. Keiner kann das Gegenteil behaupten. Versteht ihr mich, Barakallahu? Das war's. Ja? Die Beweise sind gekommen und fertig. Ja? Er kommt und sagt, hebt nicht eure Hände in dem Gebet, so wie Pferde mit dem Schwanz, so wenn sie mit dem Schwanz sitzen. Ja? Oder zum Beispiel die Hanefiten. Nicht alle Hanefiten, sondern diese Gruppe von Hanefiten, als sie ein Hadith erfunden haben, ja? Was haben sie gesagt? Seyati fi ummati rajulun Nu'man. Nu'man ibn Thabit Abu Hanife huwa siraju ummati. Ein Mann wird in meiner Umma kommen, der Prophet hat das angeblich gesagt. Ein Mann wird in meiner Umma kommen, sein Name ist Nu'man ibn Thabit, er ist Abu Hanife, er ist die Laterne meiner Umma. Er weist mir den Weg, er leuchtet. Und, wo seyati rajul, Muhammad ibn Idris, huwa sharru min al-Iblis. Und ein Mann wird kommen, sein Name ist Muhammad ibn Idris, er ist schlimmer als der Iblis. Und das ist Imam al-Shafi. Ja? Sie haben eine. Das waren frühere Generationen, zum Beispiel in Damaskus. Ja? Gab es eine Moschee, vier Mihrab. Ja? Anfangsphase, oder? Vier Mihrab. Da beten die Hanefiten, da beten die Schafisten, da die Hanabile. Keiner betet mit den anderen. Das war sowas. Versteht ihr nicht? Ta'assub. Was bedeutet Ta'assub? Spalten. Nein, Ta'assub bedeutet. Bildung. Extremismus. Subhanallah. Es gibt keinen Extremismus im Islam. Du machst das, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das gemacht hat. Wie Aisha radiallahu anha sagt, zwischen zwei Sachen hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam immer die leichtere genommen. Ja? Immer die leichtere. Subhanallah. Aber das ist dem Propheten geblieben und wir machen das, was der Prophet gemacht hat. Das ist der leichtere Weg. Ja? Zwischen Verhandeln oder Dschihad, fisabilillah, hat der Prophet sich für den Dschihad entschieden. Ja? Weil Verhandeln, die werden dich reinlegen wollen, die Muschrikin von Mekka. Also glaubt er nicht. Versteht ihr die Barakallahu? Deswegen hat sich der Prophet für die leichtere entschieden. Mit denen kann man nicht verhandeln. Die wollen uns tot sehen. So richtig mausetot. So waren die Muschrikin von Mekka. Der Prophet ist unter ihnen aufgewachsen. 40 Jahre war er unter ihnen. Versteht ihr mich? 40 Jahre war er bei denen und dann, er war Emin. Er war, wie haben sie ihn genannt? Der Vertrauenswürdige. Der Beste unter ihnen. Und dann kam er und sagte, oh ihr Leute, Allah hat mir offenbart, wie den Propheten vor mir, ja, dass ihr nur einen Gott anbetet, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Ja? Wir haben gesagt, oh, was erzählt er? Hat er denn alle unsere Götter, die wir hier haben, im Kaaba, zu einem Gott gemacht? Er redet wie das Zeug. Subhanallah. Der Prophet kam vor den Menschen und sagte, oje Leute, wenn ich euch sagen würde, hinter diesem Berg ist eine Armee, die will euch vernichten, würdet ihr mir glauben? Die sagen, Ajal, bestimmt, wir würden dir sicher glauben, wir kennen dich, du bist... Er sagt, und wenn ich euch sage, dass Allah mir offenbart hat, dass es keinen Gott gibt außer ihn und dass wir nur ihn anbeten, was sagen sie? Sie sagen, du bist ein Lügner. Jetzt ist er plötzlich ein Lügner. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Muhim, wo sind wir stehen geblieben? Sechs Arten von dem großen Nifaq. Die erste ist Takdhibu al-Rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Takdhibu al-Rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Was bedeutet Takdhib? Dass du ihn verleugnest, dass du irgendwas, was er gesagt hat, dass du das als eine Lüge betrachtest. Zum Beispiel der Prophet sagt, er wurde in einer Nacht, in Mekka war das, nicht in Medina, in Mekka war das. Er wurde von Mekka genommen, aufgehoben und dann nach Palästina gebracht, zu Jerusalem und dann zu Betul Maqdis und dann wurde er in den Himmel erhoben. Und dort hat er Jesus gesehen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam behauptet das. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Sura, Al-Isra, offenbart. Jemand kommt und sagt, er muss es nicht sagen. Wenn er sagt, dann ist es offensichtlich, ja, äußerlicher Kufr. Dann sagen wir, du bist Kafir. Das ist eine, was? Der Kufr ist ja nicht mehr in seinem Herzen, sondern ist rausgekommen. Oh, ihr Leute, versteht ihr mich? Macht es der Kühe. Groß und klein. Und natürlich, jeder würde das sagen. Wahnsinnig. Versteht ihr mich? Ja? Aber er in seinem Herzen denkt, ich glaube dem Propheten nicht, dass er in den Himmel erhoben wurde. Aiba? Ich kann sagen, also, so gerne typische Bilder, sagen, also Aisha Adelan hat gesagt, das war ein Traum. Nicht, also persönlich. So wie Yashar Nuristu. Okay, das war im Traum. All das, was der Prophet im Traum gesehen hat, was ist das in Wirklichkeit? Wahi. Offenbarung. Wahi. Das ist Wahi. Wenn jemand sagt, das war nicht körperlich, dann muss man nicht das Körper fragen. Nein, das ist. Er glaubt ja dem Propheten. Ja, er hat nicht gesagt, der Prophet hat gelogen. Oder das ist eine Lüge. Oder ich glaube dem Propheten nicht. Versteht ihr nicht, bei der Prophet? Nein, das ist was anderes. Das ist der Ta'wil. Das ist eine Erläuterung. Ja, das ist was ganz anderes. Aber wenn er sagt, ich glaube das nicht, das ist lächerlich. Er hat Jesus gesehen, er hat Musa gesehen, er hat Nuh gesehen, wie er betet und so weiter und so weiter. Er hat die Malaika gesehen. Ja. Er hat die Toten gesehen, wie sie in ihren Gräbern bestraft werden. Ja. Oder wenn der Prophet sagt, habt ihr das gehört? Diesen einen Knall. Es war in Medina, saß der Prophet mit den Sahabern, einen starken Knall. Ne? Dumm. Der Prophet fragt, wisst ihr, was das ist? Die sagen, Allah und der Prophet wissen es am besten. Der Prophet sagt, das ist ein Felsen oder ein Stein, der wurde vor 70 Jahren in Jahannam reingeworfen. Erst jetzt ist er angekommen. Jemand kommt und sagt, wenn er das sagt, dann ist er ein Kafir hundertprozentig. Wenn er das aber in seinem Herzen trägt und dem Propheten nicht glaubt im Herzen, dann ist er ein Munafik, ein echter Kafir. Deswegen, jeder muss, natürlich, jeder muss sein Herz ständig, wie sagt man das, ständig reinigen. Wallahi, ständig reinigen. Du hast ein Auto, du wäschst es ständig. Du musst es, sonst werden die Leute sagen, schau dir den an. Oder auch wenn die Leute nichts sagen, ist dir wurscht. Aber du willst, dass dein Auto schön aussieht. Was ist mit deinem Herzen? Ida saluha, saluha al-jasadu kulli. Wenn dieser Körperteil gesund ist, ist der ganze Körper gesund, sagt der Prophet. Im Körper gibt es einen Fleischklumpen, einen Organ. Wenn der gesund ist, wenn der sauber ist, wenn der rein ist, du tust ihn ständig polieren. Mit was? Mit Tauba und mit guten Taten. Ständig tust du ihn, was? Polieren. Ständig polieren von den schwarzen Punkten, wie der Prophet sagt. Wenn ein Benu Adam ein Muslim, wenn er eine Sünde begeht, kommt auf sein Herz ein Punkt. Wenn er Tauba macht oder sich verbessert, wird dieser Punkt gelöscht mit guten Taten. Innal hasanata yudhibna sayyiat. Die guten Taten löschen die schlechten. Wenn er aber weitermacht, weiter und weiter, eines Tages wird sein Herz schwarz und dann wird es versiegelt. Und dann gibt es keine Tauba mehr für ihn. Er würde sie vielleicht machen, aber das war's. Halas, intaha amru. Sein Herz ist tot. Er will Tauba machen. Er will wieder den Weg des Islams, der Mu'minin gehen. Aber das geht nicht mehr. So viele schwarze Punkte. Bis dann. Bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Bis er einen Stempel bekommt. Bel rana, was ist ran? Bei uns haben sie dann, wie sagt man das? Ich denke auf Türkisch sagt man das auch Katiran. Ja, Rane, es wurde bedeckt mit einer schwarzen Schicht. Es wurde so richtig, wie sagt man das? Versiegelt. Allah, das war's. Makanu yaksibun. Yaksibun. Kesb bedeutet Taten, die du dir selber verdient hast und gesammelt hast. Bel Rane offenbart, um dich von deinen Shahawat zu trennen. Warum hat Allah Koran und Sunnah offenbart? Damit er dich von deinen Shahawat trennt. Ja? Du willst Alkohol? Allah hat dir offenbart, dass du dich davon fernhältst. Du willst irgendwelche Frauen? Ja? Allah hat dir das verboten, dass du dieser Shahwa nicht folgst. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Der Shaitan hat es so richtig. Wenn du heiratest, was machst du? Du gibst Geld als Mehr. Wenn du auf die Straße gehst, gibst du auch Geld als. Ist das das Gleiche? Es ist nicht das Gleiche. Versteht ihr mich? Ja? Der Mensch befolgt ständig die Shahwa und tut den Islam so, wie sagt man das, formen, wie er ihm passt, wa'iyazubillah. Deswegen muss jeder von euch in seinem Herzen gucken, wenn der Shaitan eines Tages zu dir kommt und sagt, ja, der Prophet, vielleicht war das nicht so, oder vielleicht hat er, sag einfach, Amen tu billahi wa rasulihi. Das ist eine Dua, die uns der Prophet beigebracht hat, dass wir den Shaitan von uns vertreiben. Wenn der Shaitan kommt, wie der Prophet sagt, der Shaitan kommt zu Menschen und sagt, Allah hat die Welt erschaffen, Allah hat den Himmel erschaffen, Allah hat, dann kommt und sagt, und wer hat Allah erschaffen? Sollte jemand von euch so etwas haben, solche, der Shaitan ist ständig da. Und wie der Prophet sagt, er fließt durch die Adern des Menschen wie Blut. Er lässt dich doch nicht in Ruhe. Ja? Wenn er dich in Ruhe lässt, dann hat er verloren. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er will dich haben, mit sich in Jahannam. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen lässt er dich in Ruhe. Sollte jemand so etwas haben, dass du irgendwas über den Propheten zweifelst, oder über Allah, der Barakatala, oder solche Gedanken, sagst du, Amen tu billahi wa rasuli, und der Shaitan wird verschwinden, inshallah ta'ala. Die zweite Art vom großen Nifak ist Takdhibu ba'di ma ja'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Das erste war Takdhibu Rasul. Takdhibu Rasul ist das erste, dass du den Propheten verleugnest, in dem Sinne, dass du ihn nicht glaubst. Das zweite ist Takdhibu ba'd, dass du irgendeine Sache verleugnest von dem, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Das erste ist, dass jemand nicht kommt und sagt, er glaubt ja an den Propheten, aber er will nicht das. Entweder alles oder überhaupt nichts, mein Lieber. Wenn es sich um Aqidah und um Usuluddin handelt. Versteht ihr mich? Die Fundamente des Imans. Entweder du glaubst an den Propheten oder du glaubst nicht an ihn. Es gibt nichts Drittes. Du glaubst ein bisschen und ein bisschen nicht. Subhanallah. Yu'minuna bi ba'd al-kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Die glauben an einen Teil des Buches und an einen anderen Teil glauben sie nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Dritte Art ist Bughdur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Was war das? Takdhibu ba'd. Dass du irgendeine Sache hast. Entschuldige, dass du irgendeine Sache verleugnest und sie als Lüge betrachtest. Die dritte Art ist Bughdur Rasul, dass du den Propheten hast. Dass du den Propheten hast. Wie die Munafikin in Medina. Äußerlich haben sie sich ausgegeben als Muslime. Weil das war gut für sie. Muslim, mashallah, hin und her, die Leute kaufen bei dir, die behandeln dich wie deinen Bruder. Aber in Wirklichkeit hat er den Propheten gehasst. Er hat sich nur gewünscht, dass ihm irgendwas zustößt, dass ihm irgendwas passiert. Ja? Dass er stirbt. Allah sagt über die Munafikin, in tusibke hasanat untasukum. Wenn dir etwas Gutes passiert, was? Das kränkt sie. Ja? Das kränkt sie. Der Prophet geht Bedr und besiegt die Mushrikin und kommt zurück mit einer Beute und Gefangenen Quraysh. Was, wie haben sich die Munafikin gefühlt? Ja, sie waren überhaupt nicht froh darüber. Ja? Noch in Uhud. In Uhud, ein Drittel, 1000 Soldaten waren es, 300 kehren wieder zurück mit Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sie kehren wieder zurück nach Medina. Ein Drittel der Armee. Ja? Nicht alle diese Soldaten waren Munafiki natürlich. Versteht ihr nicht? Aber Ubay ibn Salul hat sie was? Hat sie überredet. Ja? Wenn wir wüssten, dass da wir jetzt überhaupt keinen Kampf geben, ja? Wenn wir wüssten, dass es zum Kampf kommt, würden wir mit euch mitgehen. Wallahi, solche Sprüche habe ich früher im Jahiliyyah gesehen. Wir wollen irgendwo uns mit irgendwem prügeln. Einer sagt, ach, die werden eh nicht kommen. Ja? Und kommt nicht mit. Nur damit er sich was... damit er sich vor der Schlägerei drücken kann, damit er nicht mitmacht. Ja, das muss nicht in unserer Zeit Nifaq bedeuten. Ja? Aber es ist eine Eigenschaft von Nifaq, also Angst. Versteht ihr nicht? Was sagt der Prophet damit? Was hat ihm Allah beigebracht, dass er den Munafikin sagt? Ja? Kul, le yusibena illa ma kataba Allahu lana. Sag ihnen, es kann uns nichts passieren, außer das, was Allah uns schon vorher geschrieben hat, dass es passiert. Und das war's. Deswegen, die Brüder sollen keine Angst haben. La hawla wa la quwwata illa billah. Es kann nichts passieren, außer das, was Allah will. La hawla wa la quwwata illa billah. Ständig so tun sie die Brüder erschrecken und einschüchtern und dies und das. Die wissen, nee, wir sind normale Menschen, wir sind Muslime, wir sind Mu'minin. Ja? Und wir halten an unserer Religion fest. Und wir werden sicher nicht unsere Religion loslassen. Wir gehen dem Kafir, der den verfluchten Teufel anbetet, der seine Frau und sein Geld anbetet. Ja? Versteht ihr nicht, Barakallahu? Sicher nicht. Wir werden den Weg des Tawhids gehen und wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Sie werden das aber natürlich versuchen. Ja? Bei manchen Brüdern hat es geklappt, bei den anderen klappt es inshallah nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen, dass es bei uns nicht klappt. Ja? Sondern dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre List und ihre Esch, ihre Fallen, ihre Kei, dass er sie wieder in ihren Hals wieder zurückbringt, wie sie leicht dabei wird. Ja? Dass sie mit ihrer List nur sich selber schaden und niemanden von den Mini La Haula wa la Quwwata illa billah. Bughdu Rasul, sallallahu alaihi wa sallam. Diese Eigenschaft, Hass, dass du den Propheten hast, das ist was? Das ist der echte Nifaq. Ja? Jemand kommt und sagt, ich bin ein Muslim. Wenn du in sein Herz reinschauen würdest. Wallahi, er hasst den Propheten. Sobald du über den Propheten beginnst zu sprechen, er bekommt Gänsehaut. Sobald du über den Propheten beginnst zu sprechen, er wird sofort unruhig. Er mag diese Person nicht. Alayhi salatu wassalam. Er mag ihn nicht. Wenn man, subhanallah. Vor kurzem habe ich einen Saudi gesehen, er spricht im Fernsehen und sagt, ich habe die Dänen, ich habe sie nicht, wie sagt man das, boykottiert. Ganz Saudi-Arabien, alle, die größten Firmen haben Dänemark erst boykottiert, weil sie diese Karikaturen geschrieben haben. Er kommt ins Fernsehen und sagt, er sagt, ich habe das nicht gemacht. Warum soll ich das machen? Sie haben ja mir ja nichts gemacht. Wo ist die Liebe zum Rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam? Die haben den Propheten angegriffen. Hätte jemand deine Mutter geschimpft, dann würdest du dich sofort schlagen wollen. Meine Mutter geschimpft. Was ist deine Mutter? Nichts, eine Sterbliche, die kommt vielleicht auch in Jahannam, wo Yasin Billah. Ja? Er hat einen Propheten beleidigt. Und du sagst, er hat ja nicht mich geschimpft. Er hat ja mir nichts gemacht. Ja? Er sagt, ganz im Gegenteil, wir sind die Schlimmen, sagt er. Schau dir unsere Imame an. Sie sagen, oh Allah, zerstöre ihre Armee, oh Allah. Natürlich nicht. Wie soll es denn anders gehen? Ja? És? Der war voll daneben. Na, er war wirklich so richtig eingehascht. Das sind die Drogen des Nifaks. Das sind die Drogen der Heuchlerei, die sein Herz so richtig, wie sagt man das? Ja? Es gibt auch eine Gruppe in der Türkei, die nur Koran befolgen. Die Korania heißt das? Ja, bei uns haben mehr als die. Wenn sie über Propheten gesprochen wird, sagt er, war nur ein Rasula, der nur das weitergegeben hat. Wer hat ihnen beigebracht, hat, wie sie beten? Beten die überhaupt? Na, sie beten. Sage ich für manche nicht. Das sind Käfer, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Vierte Sache, Bugdu Badi Majaibihi Rasul Sassalam, dass du eine Sache hast von dem, womit der Prophet Sassalam gekommen ist. Das erste, was du den Propheten selber hast. Zwei, also die dritte Art von Nifak. Die vierte Art von Nifak ist, dass du eine Sache von dem hast, womit der Prophet Sassalam gekommen ist. Verstehst du mich, Barakallahu Fik? Du hast irgendwas von der Sunna. Irgendwas. Du sagst, Wallah, ich hasse Bart. Ich hasse das. Das, wenn ich das sehe, wird mir kurz übel. Wenn du das sagst, dann ist das was ganz anderes. Aber wenn du sowas im Herzen hast, dann rechne mit dir ab, bevor der Engel des Todes mit dir abrechnet. Verstehst du mich? Dann wird es für dich überhaupt nicht gut aussehen, Wallahi. Ja? Wie viele Leute in der Jahiliyyah Erzsachen geliebt, oder besser gesagt Erzsachen gehasst, die Sunna sind. Ja? Als der im Islam kam, die Leute kamen zu ihm und sagten, das musst du aufhören, der Prophet hat das verboten. Sofort. Ja? Zum Beispiel Ibn Mas'ud. Schaut euch das an. Wie heißt dieses Essen? Tubba. Ja? Das ist trockenes Brot. Ja? Also du tust es so zerstückeln. Und dann nimmst du da kochendes Wasser, gibst ein bisschen Salz, ein bisschen Butter und so weiter. Und dann tust du das drüber gießen. Also die Brüder, die in den Dörfern gelebt haben oder Oma besucht haben, kennen dieses Essen bestimmt von euch. Uninteressant. Der Professor hat dieses Essen geliebt. Ja? Ibn Mas'ud sagt, ich habe dieses Essen nie gegessen. Aber als ich gehört habe, dass der Prophet das liebt, habe ich sofort begonnen zu lieben. Subhanallah. Ja? Der Prophet hat nie Ringe getragen. Ja? Und die Sahaba, keiner hatte, das war nicht berühmt, dass die Männer Ringe tragen. Als sie gesehen haben, der Prophet trägt einen Ring, alle Sahaba haben sich einen Ring, was? Zugelegt. Subhanallah. Aus Liebe zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Aber wir, oder diese Munafikin, a'udhu billah, er sagt, ich bin ein Muslim, sage ihn irgendeine Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Er verabscheut es. Versteht ihr mich? Er verabscheut es. Schaut euch im Fernsehen diese ganzen Leute an. Er verabscheut die Sunna. Er hasst die Sunna. Wenn er an dir die Sunna sieht, er dreht durch. Schaut euch diese ganzen Heuchler, Munafikin, wenn er dich mit kurzen Hosen sieht. Was macht er als erstes? Ja? Zuerst kommt aus seinem Mund Müll raus. Ja? Hass. Und dann beginnt er Istihza, sich über dich lustig zu machen. Ey, was ist los? Kurze Hose, hast du die Hose von deinem kleinen Bruder angezogen? So hoch den Ball. Ja, habt ihr Hochwasser zu Hause? Hast du den netten? La haula wa la quwwata. Hast du Allah wa ni'mal wakeel. Bughdu ba'di ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dass du hast eine Sache von dem, womit der Prophet gekommen ist. Eine Sache. Wer das hasst, ist was? Ist großer Munafik. Deswegen sage ich immer, schaut auf unsere Herzen. Weil der Nifak ist im Herzen. Wenn du ihn rausbringst und sagst, Wallah, ich hasse Nikab. Ja? Ich hasse diese ganzen Beduinen und wie sie beten und das Ganze, das ist hässlich, diese ganze Bekleidung und sowas. Ich will eine Krawatte, ich will. Und beten so auf die Knie und dann mit der Stirn runtergehen, das machen. Ja? Wenn du das sagst, dann ist das offener Kuffer. Aber wenn du das in deinem Herzen, du verabscheust die Muslime, du schaust im Fernsehen und sagst, die machen Tawaf. Ja? Um Kaaba, ist urheiß, alle schwitzen, Katastrophe. Wallah. Ja? Und der sagt, das ist ja, Billah, schade, das ich will niemals halt machen. Schade. Ja? Oder dass du im Zelt schläfst. Oder dass du auf Musdalifa verschläfst, schläfst im Sand, unter freiem Himmel. Ja? Also dann unterscheidet man, wenn man es offen sagt, zwischen Kaaba und innen ist Munafik. Oder innen ist Munafik, deswegen sage ich ja, die Munafikin, du kannst ja heute nicht zu jemandem sagen, du bist ein Munafik. Ha? Weil sein Kufr ist im Herzen. Wenn er ihn rausbringt, dann ist das offener Kufr und dann sagst du, du bist Kafir, aber Munafik nicht. Verstehst du mich, Barakallahu? Deswegen sage ich ja, schaut auf eure eigenen Herzen. Habe ich diese hässlichen Eigenschaften, ja, dass du ständig dein Herz reinigst und dass du es immer mit Liebe zu Allah füllst und die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Versteht ihr mich? Fünfte Art. Al-Masaratu bin khifadi dini Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Die vierte, Bughdu Badi. Dass du eine Sache von dem hast, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Die dritte war, dass du den Propheten hast. Und die vierte, dass du irgendwas von dem hast, womit er gekommen ist. Egal ob Koran oder Sunna. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Dass du sagst, Hand abschneiden beim Diebstahl, ich hasse das. Ich verabscheue das. Immer wieder dieser Fehler, wenn du es sagst. Wenn du sagst, ist ja logisch. Das, wenn ein Muslim nicht weiß, dass man... Das ist was anderes. Ja, das ist etwas anderes, wenn er nicht weiß, dass das von Koran und Sunna ist. Also jemand nimmt jetzt Islam an, ja, und er sagt, Allah, ich hasse das. Dann sagen wir, Allah, das ist... Der Prophet hat das gemacht. Dann sagt er, oh, ich liebe es jetzt. Na, sofort ohne Wenn und Aber. Das Problem bei den Menschen, die sind in dieser Heuchlerei aufgewachsen, die sind verdorben. Die damaligen Leute waren nicht so. Verstehen Sie mich? Ein Araber, ein Beduine, konnte niemals lügen, auch wenn er der größte Muschrik ist. Er betet 100 verschiedene Götter. Lügen? Niemals. Ihr kennt ja Abu Sufyan im Harb, als die Muschrikin ihn gefangen haben in nicht die Muschrikin, sondern die Christen. Herakles. Die Christen, Herakles, Herkules. Als die ihn gefangen haben in die Römer und die Christen, sie haben gefragt, sag uns etwas über diesen Mohammed, der sich Prophet nennt. Was sagt der Abu Sufyan? Er sagt, wenn ich lügen würde, dann würde ich da gegen ihn lügen. Weil er war mein größter Feind. Gegen so einen sollte man lügen. Gegen deinen Feind. Du erzählst Sachen über ihn, die überhaupt nicht stimmen. Er ist Wallahi, er macht dies, er frisst kleine Kinder auf, er sprengt sich über. Er schaut, dass er sich irgendwo in die Luft sprengt, um Zivilisten zu töten. Das gleiche, was sie heute mit uns machen. Die essen kleine Kinder zum Frühstück, die töten Zivilisten, sie. Was weiß ich, was sie alles noch machen. Werden bezahlt. Sie werden bezahlt für ihren Bart. Sie werden. Ja? Lügen! Selten, dass du einen Kafir findest. Wallahi, selten, dass du einen Kafir findest, der kommt und sagt: Leute, hört auf mit diesem Schwachsinn. Ich kenne die Leute. Das sind normale Menschen, die wollen die Religion so praktizieren, wie die Helfer ihres Propheten, alaihi salatu wassalam. Die Sahaba. Wie dieser Reporter. Wie war sein Name? Robert Fisk. Robert Fisk ist ein amerikanischer oder englischer Reporter. Er hat ein Interview mit Osama gemacht. Ja? Als er gekommen ist, Kafir. Er hat geredet das, was er gesehen hat. Er hat gesagt, ich habe das und das und das und das gesehen. Leute, ja? Versteht ihr mich? Er wollte nicht bezahlt werden, damit er Lügen erzählt. Versteht ihr mich, Barakat? Die Menschen sind richtig verdorben. Wallahi. Oder manche Soldaten, ja, US-Soldaten zum Beispiel, die von Irak zurückkehren. Was sagen sie? Er sagt, ich war ein Terrorist, ich habe Zivilisten getötet. Leute, die haben, was bedeutet Krieg gegen Terror? Das ist lächerlich. Das ist nur für Dummköpfe. Das ist Krieg gegen denjenigen, dem ja Erdöl nicht gibt. Ich will das Erdöl haben. Ich brauche es für meine Wirtschaft. Und ihr Araber könnt es verrecken. Ihr braucht das Erdöl eh nicht. Ihr seid sehr Beduinen. Wir geben euch Kamele wieder zurück. Wozu? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? So ist das, so sind, wie sagt man das? Das ist die Philosophie des Cowboys. Ja? Mit seinem Cowboy-Hut und mit dem Lasso. Ich sage, wir vertreiben die Araber, so wie wir die Indianer vertrieben haben. Und nehmen uns das, was uns gefällt und fertig. Ja? Wenn sie aber auf etwas Hartes stoßen, ja, was machen sie dann? Dann kommen sie mit diesen Lügengeschichten, Terroristen, sie töten Zivilisten, sie töten unschuldige Menschen, sie töten Frauen, sie töten Kinder, sie... Und dann wird es sicher Dummköpfe geben, die diesen Mist glauben. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sufyan im Harb sagt, wenn ich einer von denen wäre, die lügen, würde ich in diesem Moment lügen, gegen den Propheten, gegen Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Aber es geht nicht. Ein Mann lügt nicht. Oh, er ist kein Muslim, er ist Muschrik, betet Statuen an. Tawarin. Man lügt nicht. Das war nicht üblich für die Muschrikin, für die Kuffar, für die Ungläubigen. War es nicht üblich, dass man lügt. Lügen auf keinen Fall. Subhanallah. Wallahi, Lügen ist die hässlichste Eigenschaft, die sich ein Mensch zufügen kann. Sogar hässlicher als wie sagt man das? Wie sagt man Jubben? Nicht Käse. Feigheit. Käse sagt man auch Jubben. Jubben. Gemben. Auf Ägyptisch. Al-Masarratu, die fünfte Art von großen Nifaq. Al-Masarratu bin Khifadi, Dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dass man sich freut, wenn die Religion des Propheten sallallahu alaihi wasallam verliert. Wenn sie verlieren, wenn sie Schläge einstecken müssen, dann freut er sich. Er hört, die haben, was weiß ich, wie viele Muslime in Jemen getötet. Die haben wie viele Muslime in Syrien getötet. Wie sehr, dass sich Kuffar darüber freuen? Nicht Kuffar, sondern die Munafikin. Die Kuffar nicht. Es gibt wirklich ehrliche Kuffar-Christen, und sagen, das, was der Bashar al-Assad jetzt macht, der syrische Präsident, das ist Terrorismus. Terrorismus, er tötet unschuldige Menschen, genau wie die amerikanischen Marines. Hundertprozentig die gleiche Art von Terrorismus. Die Terroristen, wir sagen das. Versteht ihr mich? Wenn sie kommen und sagen, Muslime sind Terroristen, sie sagen, nein, Wallahi, ihr seid Terroristen. Allah Mustan. Es gibt Christen, die sagen, aber die Munafikin, er kommt und sagt, er ist ein Muslim. Aber wenn Bashar Zivilisten auf der Straße erschießt, er sagt, ja, sie sind selber schuld. Warum gehen sie auf ihn los? Warum wollen sie die Regierung stürzen? Und freuen sich, wenn solche Leute getötet werden. Wallahi, die Munafikin freuen sich, zum Beispiel, wenn Leute in Jemen getötet werden. Die Munafikin freuen sich, wenn die Muslime verlieren und die Kuffar gewinnen. Das ist die Eigenschaft von den, das ist der große Nifaq. Das ist auch die sechste, also Kerahia lintisari dini Rasulillahi sallam. Die sechste Art vom großen Nifaq, dass du es hast, wenn die Muslime gewinnen. Wenn die Religion des Propheten gewinnt. Du hast es. Er hasst es. Er sieht, die Dauer verbreitet sich. Mashallah. Die massenhaft nehmen die Leute Islam an. Wie viele Leute haben in den letzten 10 Jahren Islam angenommen in USA und in Europa? In England nur in 10 Jahren 100.000 كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات غريب في الحياة وفي الممات ومجهول الهوية والصفات كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات نداء من تهددني رضيعا تقبلني ككل الأمهات بلاء من تهددني رضيعا تقبلني ككل الأمهات تكفكف لي دموعي حين أبكي وتسمعني أغاني المرضيات غريب في الحياة وفي الممات ومجهول الهوية والصفات كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات بدون أب أضم إليه اسمي ويحميني سهام النائبات بدون أب أضم إليه اسمي ويحميني سهام النائبات يقربني ويمنحني حنانا وبعض الحب مثل الأعطيات غريب في الحياة وفي الممات ومجهول الهوية والصفات كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات إلى مأواي يلملم لي شتاتي بلا أهل ولا حب يواتي بلا مأوى يلملم لي شتاتي بلا أهل ولا حب يواتي.